Eine große Stadt, die ich nie gesehen, war für mich das Ziel. Kalt war ihr Gesicht und ich fragte mich, wage ich zu viel? Doch ein Menschenstrom zog mich schnell davon bis an einen Ort, wo das Glück begann, für uns zwei begann, ohne jedes Wort. Ich sah ein Lächeln und die Stadt sah auf einmal ganz anders aus. In dem Moment wurde mir klar, ich bin zu Haus. Es klingt sonderbar, aber es ist wahr, in dem Stadtgewühl hatte jemand Zeit, war zum Glück bereit, zeigte mir Gefühl. Und bei jedem Schritt gingen Träume mit bis an deine Tür. Doch das Wort tritt ein, ließ sie Wahrheit sein, dafür dank ich dir. Ich sah ein Lächeln und die Stadt sah auf einmal ganz anders aus. In dem Moment wurde mir klar, ich bin zu Haus. Langsam wurde es Nacht und ich hab gedacht, es wird Zeit zu gehen. Doch du sagtest mir, bitte bleib doch hier, das war wunderschön. Heute vergeht kein Tag, an dem ich nicht sag, du gehörst zu mir. Meine Einsamkeit ist Vergangenheit, dafür dank ich dir. Die Stadt sah auf einmal ganz anders aus. In dem Moment wurde mir klar, ich bin zu Hause. Eine große Stadt.